zu Teilnahme am 21. Kim-Jong-il-Festival trafen am 13. Februar Zhu Ying-jun, Generaldirektor der Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Xianrong in Dandong, China, und Cui Rong-hao, ehemaliger stellvertretender Rektor der Wissenschaftlich-Technischen Universität Yanbian, China, und ihre Begleitungen mit dem Zug in Pyongyang ein. Zuvor kamen Fang Rui, Generaldirektor der Wirtschafts- und Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Dusen in der chinesischen Stadt Jilin, und Li Yongho, Direktor der Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Shengmin in Dandong, China, und ihre Begleitungen an.